Sie hören Atomsabotage. Das verheimlichte Risiko. Eine Sendung von Reinhard Spielker. Vorausmeldung, sicherheitsrelevantes Ereignis. Shippingport, Pennsylvania, 8. Juni 1981. Am 6. Juni um 1 Uhr früh fand ein Belegschaftsmitglied während eines Routinekontrollgangs das handbetriebene Ansaugventil für die Notkühl-Hochdruckwassereinspeisung in geschlossener Stellung vor. Dieses Ventil wird bei jeder Schicht kontrolliert. Noch am Nachmittag des vorhergehenden Tages um 16.30 Uhr war das Ventil in korrekter Offenstellung bestätigt worden. Bei geschlossener Stellung hätte das Ventil im Notfall die Hochdruck-Kühlwassereinspeisung in den Reaktorkern blockiert. Kette und Vorhängeschloss, mit denen das Ventil gesichert war, sind verschwunden. Die Sicherungsketten waren tags zuvor auch bei den Ansaugventilen der drei Hilfskühlkreislaufpumpen vermisst worden. Aber dort befanden sich die Ventile in der Offenstellung. Ketten und Schlösser waren nirgends zu finden. Die Kraftwerksleitung hat die Kontrollzonen abgesperrt und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Betriebswichtige Anlagenteile werden alle 2 bis 4 Stunden kontrolliert. Die Zwei-Mann-Regel ist in Kraft. Das FBI Office Pittsburgh hat mit den Ermittlungen begonnen. Die Medien zeigen erhebliches Interesse. Die Staatsregierung von Pennsylvania wurde offiziell informiert. Regionalbüro der Atomaufsicht, NRC, 8. Juni, 9 Uhr früh. Sofortinformation, 15. Mai 1986. Arizona Atomenergieanlage, Blöcke 1, 2 und 3. Betrifft Sabotageverdacht. Zerstörung von 3 der 4 Hochspannungszuleitungen zum Kraftwerk. Am 14. Mai, seit 20.59 Uhr, wurde Spannungsverlust auf 3 der insgesamt 4 Hochspannungsleitungen registriert. Ursache: Erdkontakt aller 3 Kabel. In den Morgenstunden wurden Seile oder Gurte entdeckt, die über die Kabel geworfen waren und so die Erdung bewirkten. Die Fundorte lagen etwa 50 Kilometer vom Kraftwerk entfernt. Die Suchmannschaften fanden außerdem Hinweise auf einen Versuch, auch die 4. Leitung zu sabotieren. Die Überlandkabel verlaufen vom Kraftwerk in verschiedenen Richtungen. Die Aktion muss von mehreren Personen ausgeführt worden sein, da der Spannungsverlust auf den Leitungen in wenigen Minuten eintrat. Die 3 Reaktorblöcke geben zurzeit keine Leistung ins Netz ab. Das FBI ist unterrichtet. Der Betreiber hat eine Belohnung von $25.000 für Informationen ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen. NRC Atomaufsicht, Region 5, 15. Mai, 15 Uhr. Es hat schon hunderte solcher Vorfälle gegeben, in den USA und anderswo. Atomsabotage ist keine Schreckensutopie. Sie gehört längst zum Pensum des Atompersonals. Alexander Rossnagel, Hochschullehrer in Darmstadt mit einschlägiger Forschungserfahrung, zählte einige Vorfälle auf, als er 1983 sein Buch mit dem Titel vorstellte: Bedroht die Kernenergie unsere Freiheit? Er bezog sich auf ein Kernenergieszenario, wie es den Befürwortern der Atomkraft hierzulande für das Jahr 2030 vorschwebt, mit einigen Dutzend Reaktoren und ausgebauter Plutoniumwirtschaft. Das Risiko Atomsabotage umschreibt Rossnagel als die Gefahr des Aufeinandertreffens von Zündfunke und Pulverfass. Zündfunke, ein zerstörungswilliger Täter, Pulverfass, die atomtechnischen Anlagen mit ihrem Zerstörungspotenzial. Die jährliche Umlaufmenge von Plutonium, dem Rohstoff für Atombomben, wird 110 Tonnen betragen. Auch dieses in Leistungsreaktoren gewonnene Plutonium ist bombentauglich. Das haben Explosionsversuche der USA ergeben. In jedem Jahr wird dann mehr Plutonium gehandhabt und transportiert werden als in den letzten 40 Jahren weltweit. Eine Menge, die rein arithmetisch zum Bau von 11.000 Atombomben reichen würde. Dies also das Pulverfass. Die Sicherungssysteme sollen verhindern, dass Funken in dieses Pulverfass fliegen, dass einem Täter oder einer Tätergruppe der Zugriff auf das Schadenspotenzial der Atomenergie gelingt. Ich habe mich bemüht, Hinweise auf künftige Risiken ausschließlich aus bereits geschehenen und dokumentierten Aktionen zu gewinnen. So berichtet, um nur wenige Beispiele aus der Fülle bisheriger Vorfälle zu nennen, die Safeguard Summary Event List der Nuclear Regulatory Commission allein für die USA in der Zeit von 1976 bis 1981 von 311 Bombendrohungen gegen kerntechnische Anlagen. Zwischen 1970 und 1976 wurden in den USA 38 ernstzunehmende Drohungen, eine Atombombe zu zünden, registriert. Aus einer Brennelementefabrik in Pennsylvania verschwanden zwischen 1957 und 1965 mindestens 178 Kilogramm Uran-235. Der Stoff für ca. 20 Atombomben. Es wurde vermutlich illegal nach Israel gebracht. Ein internationaler Schmugglerring hat 1974 aus dem Kernkraftwerk Yadugudha in Indien Uran abgezweigt, über Nepal nach Hongkong geschmuggelt und dort für vermutlich 2,5 Millionen Dollar verkauft. 1969 gelang es einem Geisteskranken, in das indische Kernkraftwerk Tarapur einzudringen und dort schwere Zerstörungen im Schaltraum der Notstromversorgung anzurichten. 1966 haben zwei Männer 20 neue Brennelemente aus dem Kernkraftwerk Bradwell in Großbritannien gestohlen und zu verkaufen versucht. Ende der 60er Jahre ging in Orlando, Florida, den Behörden ein Erpresserbrief zu, dem die Konstruktionszeichnung einer Atombombe beigefügt war. Bombenfachleute hielten diese Konstruktion für vollständig durchführbar. Bevor jedoch die Behörden der Erpressung nachgegeben hatten, gelang es dem FBI, den Täter zu stellen. Es war ein 14 Jahre alter Klassenprimus. Drei Männer entführten 1972 ein Verkehrsflugzeug und erpressten mit der Drohung, es auf den Reaktor in Oak Ridge, Tennessee abstürzen zu lassen, 10 Millionen Dollar. Der Bericht über solche Vorfälle ließe sich noch um ein Vielfaches verlängern. Die Bundesregierung verfügt seit 11 Jahren über grundlegende Erkenntnisse aus einer interministeriellen Expertenklausur in der Godesberger Akademie für zivile Verteidigung vom 10. und 11. November 1975. Einige der Punkte im amtlich geheim gehaltenen Ergebnisprotokoll fanden den Weg in die Öffentlichkeit. So vor allem die Erkenntnis, es seien Terroraktionen gegen Atomkraftwerke durch Gruppen denkbar, die von feindlichen Staaten oder transnationalen Vereinigungen gesteuert sind. Heute würde wohl die Bezeichnung internationaler Terrorismus dafür verwendet. Die Experten hielten die Auslösung schwerster Reaktorkatastrophen für machbar, mit zigtausenden sogenannter Soforttoter und hunderten Quadratkilometern nachhaltig strahlenverseuchter und dadurch unbewohnbarer Gebiete. Solche katastrophalen Folgen würden die breite Bevölkerung schwer treffen. Deshalb, so die Experten, seien derartige Aktionen der herkömmlichen Guerilla wie der älteren RAF-Generation nicht zuzutrauen. Diese hätten auf die Solidarität oder jedenfalls das Stillhalten der Zivilbevölkerung vertraut. Eine solche Strategie schließe Aktionen aus, die diese Basis zerstören könnten. Die Kader-Guerilla neuartiger Prägung aber nehme keinerlei Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Die Situation könne sich künftig durchaus verschärfen, folgerten die Berater der Bundesregierung. Es habe sich gezeigt, dass Terroristen mit einem Zeitverzug von etwa 3 bis 5 Jahren über alle einigermaßen transportablen Waffen aus den Arsenalen von Ost und West verfügen. Mit modernen Hohladungswaffen seien bei einem Test 2 Meter Beton, danach ein durch 10 Stahlplatten simuliertes Notstromaggregat und zusätzlich noch eine 50 Zentimeter Betonwand durchschlagen worden. Ähnliche Wirkungen ließen sich mit einer selbstgebastelten Waffe erreichen, die ein Ladegewicht von lediglich 11 Kilogramm hat. Gegen solche Angriffe, meinten die Experten, könne höchstens eine unterirdische oder überschüttete Bauweise mit mindestens 10, 20 Metern Überdeckung ausreichend schützen. Der Einsatz chemischer Kampfstoffe gegen ein Atomkraftwerk sei nicht auszuschließen. Dann müsse mit dem Totalausfall des Personals gerechnet werden. Ein einziger eingeschleuster Agent mit guter Kenntnis der Anlage könne einen Störfall mit katastrophalen Folgen auslösen. Die Klausurteilnehmer empfahlen der Bundesregierung, die Störanfälligkeit der Atomtechnik und die damit einhergehende Bedrohung der inneren und äußeren Sicherheit ernst zu nehmen. Aus ihren Analysen erwuchs die Erkenntnis, dass ein weiterer Ausbau der Atomenergie das Land nach innen wie nach außen in einem Ausmaß verwundbar machen würde, dass weder technische, noch polizeiliche, noch militärische, noch geheimdienstliche Gegenmaßnahmen wirklichen Erfolg versprechen. Eine Erkenntnis, die etwa zur gleichen Zeit auch anderen gekommen war. Zum Beispiel in Schweden, wo in den 60er und 70er Jahren Kritik an der Standortplanung des Atomkraftprogramms vom Chef des Generalstabs geäußert wurde. In den USA entstand eine neue Denkschule, die unter Sicherheitsgesichtspunkten über Energiefragen nachzudenken begann. Dort legte in San Francisco 1980 eine Arbeitsgruppe der Kalifornischen Akademie der Wissenschaften unter Leitung von Wilson Clark ihren Schlussbericht vor. Titel: Energie und Verteidigung. dezentrale und erneuerbare Energiequellen als Alternative zu staatlicher Verwundbarkeit und Krieg. Die Studiengruppe listete die Motive auf, die potenzielle Täter zu Angriffen auf atomtechnische Anlagen verleiten könnten. Atomkraftwerke könnten angegriffen werden, erstens, weil sich hinter ihnen ein Atomwaffenprogramm verbirgt. Zweitens, weil sie eine der größten Kapitalkonzentrationen eines Landes darstellen. Drittens, um einen schwelenden Konflikt zwischen zwei Staaten damit anzuheizen. Viertens könnte die Furcht der Bevölkerung vor Strahlenfreisetzung aus Kernkraftwerken benutzt werden, um den Staat durch Androhung eines Sabotageaktes zu erpressen. Solche Vorstellungen müssten jedem verantwortungsbewussten Innen- oder Verteidigungspolitiker eigentlich den Schlaf rauben. Sie sind aber wirklich nicht aus der Luft gegriffen. Alexander Rossnagel über Präzedenzfälle. So gelang es etwa Mitgliedern der baskischen ETA, nachts in das von 10 Wachen gesicherte Gelände einer spanischen Nuklearfabrik einzudringen, einen 50-Kilogramm-Sprengsatz zu zünden und mit Beschäftigten als Geiseln zu fliehen. 1973 überfielen schwer bewaffnete Mitglieder der Revolutionären Volksarmee das beinahe fertiggestellte Kernkraftwerk in Atucha, Argentinien, entwaffneten die Wachen, hissten ihre Flagge und beschädigten Anlageteile, bevor sie geordnet ihren Rückzug antraten. Die Israelis bombardierten 1981 zweimal die beiden irakischen Forschungsreaktoren in der Nähe von Bagdad und zerstörten sie. Im Januar 1982 wurden 6 Raketen auf den im Bau befindlichen Schnellen Brüder in Crémalville in Frankreich geschossen. Im Dezember 1982 gelang es der südafrikanischen Befreiungsfront in dem Kernkraftwerk Coburg bei Kapstadt, 4 Sprengsätze genau im Abstand von jeweils 4 Stunden explodieren zu lassen. Nur weil die Sprengstoffanschläge Anlagen betrafen, die noch im Bau oder außer Betrieb waren, kam es nicht zu schweren Unfällen. In den USA, berichtete Rossnagel, wurden zu Testzwecken Atomanlagen durch spezielle Geheimdienstkommandos angegriffen, unter anderem eine Plutoniumfabrik in Savannah River. Diesen Trupps gelang es immer, bis ins Innerste der Anlagen vorzudringen. Eine Zunahme terroristischer Aktivitäten und militärischer Übergriffe, seit einigen Jahren zu beobachten, macht den Gedanken an die Verwundbarkeit atomtechnischer Anlagen zwingender denn je. Zumal seit einigen Jahren Terrorismus einer neuen Dimension das internationale Feld beunruhigt. Die Angreifer nehmen keinerlei Rücksicht auf Menschenleben, auch nicht auf das eigene. Seit der israelischen Invasion im Libanon und der Zerschlagung der dortigen Palästina-Guerilla gibt es den Typ des religiös motivierten Selbstmordkommandos, bewaffnet mit Autobomben und Rucksäcken voll Dynamit. Internationale Geheimdienstexperten zittern beim Gedanken an diese Form des siegessicheren Kamikaze-Terrors, wie er mit durchschlagendem Erfolg und Hunderten von Todesopfern gegen französische und amerikanische Truppen und Einrichtungen im Libanon eingesetzt wurde. Die Abwehrexperten befassen sich mit der Frage, wann diese Art von Zündstoff sich den verletzbaren Technostrukturen der Industriestaaten selbst nähern wird, dem von Rossnagel so bezeichneten atomaren Pulverfass. Anlässlich einer internationalen Konferenz über die Weiterverbreitung von Atomwaffen durch den Export atomtechnischer Anlagen äußerte der US-Vizepräsident Bush seine Befürchtungen. Er war unterwegs nach Frankfurt, um die nach einer Flugzeugentführung durch ein palästinensisches Kommando freigelassenen US-Bürger bei der Ankunft aus Damaskus zu begrüßen. Bush am 29. Juni 1985 in Genf. The number of terrorist incidents each year has been increasing, about 500 in 1983. Die Zahl terroristischer Ereignisse hat von Jahr zu Jahr zugenommen. 500 1983, 700 1984 und vielleicht 1000 1985, wenn es so weitergeht. Etwa 30-35% dieser Vorkommnisse ereignen sich in Westeuropa. Die Gewalttätigkeit hat zugenommen, aber nicht nur das. Die Gewalt wurde auch mit zunehmender Fantasie eingesetzt, um Schlagzeilen in den Medien zu machen. Vor nicht langer Zeit waren Botschaftsbesetzungen und das Zünden von Autobomben als Form des Terrors noch ganz unüblich. Die jüngste Zugabe im Repertoire der Terroristen war die Geiselnahme ganzer Verkehrsflugzeuge, wie jetzt diese unerhörte Aktion gegen den Flug der TWA 847. Für die Zukunft müssen wir auf noch dramatischere terroristische Aktionen gefasst sein. Und dann kam Bush auf den neuralgischen Punkt. And although we so far have been spared the terrible Wenn wir bis heute auch vom Schreckbild eines Atomterrorismus verschont geblieben sind, heißt das nicht, dass wir uns von dieser Gefahr einfach abwenden könnten. Wir tun das auch nicht. 1983 hat Präsident Reagan der Sowjetunion Vorschläge zur Bekämpfung des Atomterrorismus vorgelegt. Es hat in dieser Sache kürzlich Fortschritte gegeben und wir begrüßen das. Eine historische Wende. Beide Supermächte beginnen sich ihrer Rolle als gefesselte Riesen bewusst zu werden, denen atomare Zwerge den Schlaf rauben, indem sie an ihren verwundbaren technischen Infrastrukturen herumzündeln. Bemerkenswert, dass beim Tschernobyl-Auswertungstreffen der Reaktorexperten der Internationalen Atomenergieorganisation in Wien im Herbst 1986 auch der sowjetische Delegierte auf das Thema Atomterror hinwies. Tschernobyl sei auch eine Mahnung, sich bei Zeiten um die gefährlichen Möglichkeiten des Atomterrorismus zu kümmern, sagte er in seiner Eröffnungsrede. Inzwischen sind bilaterale Kontakte der Supermächte in dieser Frage an einem Punkt angelangt, womit eine Vereinbarung über die Schaffung gemeinsamer Atomkrisenzentren zu rechnen ist, die just mit solchen terroristischen Angriffen auf nukleare Anlagen fertig werden sollen. Die Supermächte lehrt die Möglichkeit eines atomaren Terrorismus als neue Kriegsform kleiner Mächte, wie zum Beispiel Libyen, gegen eine Supermacht, das Fürchten. Und Tschernobyl wäre durchaus denkbar gewesen als Fanal einer innersowjetischen Widerstandsgruppe. Wer will das völlig ausschließen? Es war ein Deutscher, der Vorsitzende der Bonner Reaktorsicherheitskommission und Mitglied einer internationalen Beratergruppe der Wiener Atombehörde zu Fragen der Atomsicherheit, Professor Adolf Birkhofer, der die Rolle der Betriebsmannschaft beim Unfall im Kraftwerk Tschernobyl wie folgt charakterisierte. Das ist unverständlich und ich muss sagen, ich war ja vor der Sitzung gespannt, wie diese katastrophalen Verletzungen von primitiven Vorschriften erklärbar sind. Denn man musste ja fast annehmen, dass Sabotage im Spiel war. Eine Vermutung, die auch durch die detaillierte Unfallanalyse in Wien eigentlich nie ganz widerlegt wurde. Die Zerstörung des Tschernobyl-Reaktors Block 4 hat bekanntlich mindestens 31 Menschenleben gefordert, wird einige zigtausend tödlich verlaufende Krebserkrankungen zur Folge haben und machte die zeitweise Evakuierung von 135.000 Menschen aus dem 30 Kilometer Umkreis des Kernkraftwerks erforderlich. Die materiellen Schäden des Reaktorunglücks werden von der sowjetischen Regierung auf vorerst 6 Milliarden Dollar veranschlagt. Dem Auswertungstreffen der Reaktorexpertin in Wien folgte Ende September 1986 eine Konferenz von Regierungsvertretern über die Konsequenzen aus Tschernobyl. Bei diesem Anlass war es der in Frankreich für Atomsicherheit federführende Industrieminister Alain Madelin, der in einem Interview des Wall Street Journal auf Risiken der Atomsabotage einging. Er teilte mit, seine Regierung habe eine umfassende Studie über die Verwundbarkeit der französischen Atomkraftwerke durch terroristische Angriffe in Auftrag gegeben. Die Aufgabe wird nicht leichter durch das Problem, das sich so schwer trennen lässt zwischen den spezifischen Risiken ganz normaler Schlamperei beim Bau und Betrieb von Atomanlagen einerseits und bewussten, mit voller Absicht herbeigeführten Betriebsstörungen andererseits. Die Folgen sind potenziell die gleichen. Ein Reaktorunglück wie Tschernobyl mit seinen tragischen Folgen kann ebenso gut durch Fehler bei der Anlagenkonstruktion wie durch grobe Bedienungsfehler ausgelöst werden. Und beide Ursachen könnten auch böswilliger Absicht entspringen. Delegierte aus den USA, dem Land mit dem weltgrößten Atomenergieprogramm, konnten in Wien eine bereits fertiggestellte Untersuchung zum Sabotagerisiko der Atomenergie vorlegen. Die im Juni 1986 abgeschlossene Studie einer internationalen Gruppe von Fachleuten aus Regierungen, Militärs, Geheimdiensten und Forschungsinstituten, durchgeführt von der State University of New York und dem Nuclear Control Institute in Washington. Unter der Bezeichnung International Task Force on Prevention of Nuclear Terrorism, zu Deutsch etwa Internationale Aktionsgruppe zur Verhinderung von Atomterrorismus, bewerkstelligte die hochqualifizierte Gruppe die umfassendste technisch-politische Studie, die der Öffentlichkeit zum Thema bisher vorgelegt worden ist. Unter den Mitgliedern sind hohe Militärs, Waffenspezialisten aus Kernforschungszentren, Minister, Staatsbeamte, Industrielle, Politiker, Diplomaten, Professoren und Geheimdienstchefs aus USA, Japan, Italien, Israel, Ägypten, Kanada, der Bundesrepublik Deutschland und Schweden. Eine Reihe von Auftragsstudien wurde an Forschungsinstitute und Wissenschaftler vergeben, unter anderem eine Arbeit zum nuklearen Sicherungssystem der Bundesrepublik an den Darmstädter Rechtswissenschaftler Alexander Rossnagel. Paul Leventhal ist in Washington ein angesehener Politikberater in allen Sicherheitsfragen der Atomindustrie. Als Präsident des unabhängigen Nuclear Control Institute in Washington war er der Projektleiter der Task Force. Weder die Atomindustrie noch die Regierungsbürokratie in Washington waren von diesem Projekt sonderlich begeistert. Leventhal erklärt uns, was eigentlich die Atomkraftwerke so gefährlich macht. Wir fassen seine Ausführungen zusammen. Der Laie sollte wissen, dass bei Atomkraftwerken das Kühlmedium Wasser unter hohem Druck in einem Leitungssystem durch den Reaktorkern zum Dampferzeuger zirkuliert. Von dort wird die im Kern erzeugte Wärmeenergie zur Turbine transportiert, wo der Strom erzeugt wird. Dieses Energietransportsystem ist zugleich das zentrale Sicherheitssystem eines Atomkraftwerks. Wird der Vortransport der Reaktorwärme unterbrochen, dann heizt sich der Kern auf, schmilzt innerhalb einer Stunde, zerstört seinen Druckbehälter und setzt die Reaktorkuppel von innen unter Druck. Wenn diese schließlich undicht wird oder gar birst, dann kommt es zu einer weiträumigen Strahlenkatastrophe. Wenn ein Kohlekraftwerk Betriebsschwierigkeiten hat, dann wird es einfach abgeschaltet. Das Feuer geht aus. Nicht so beim Atomreaktor. Selbst wenn die Kettenreaktion im Reaktorkessel abgeschaltet wird, bleibt das Problem der sogenannten Nachwärme. Das ist die Strahlungsenergie aus dem radioaktiv gewordenen Spaltstoffinventar des Reaktorkerns. Die dort produzierte Nachwärme beträgt bei einem Reaktor des Typs Biblis bis zu 60 Megawatt. Das sind 60.000 Kilowatt. Eine Wärmemenge, die unbedingt durch das Kühlsystem abgeleitet werden muss, soll eine Kernschmelze verhindert werden. Und wenn das Kühlsystem nicht funktioniert oder außer Funktion gesetzt wird? Wenn die Kühlung nicht funktioniert, kommt es zu einer Katastrophe wie 1986 in Tschernobyl oder wie beinahe 1979 in Three Mile Island. Zum Funktionieren der Nachkühlung müssen die Kühlkreisläufe durch das Betreiben riesiger Umwälzpumpen in Gang gehalten werden. Dazu bedarf es einer gesicherten Stromzufuhr. Und die könnte unterbrochen werden durch technische Störungen. Einen Zusammenbruch des Verbundnetzes zum Beispiel. Jedes Kraftwerk verfügt selbstverständlich über mehrere Notstromaggregate, um den Kühlbetrieb aufrechtzuerhalten. Aber die funktionieren auch nicht immer und bleiben irgendwann einmal stehen. Bei einem öffentlichen Stromnetz mit vielen Atomkraftwerken ist bei einem Netzzusammenbruch mit schweren Sicherheitsproblemen zu rechnen. Und das wissen natürlich auch etwaige Saboteure. US Nuclear Regulations, the regulations of the US Nuclear Regulatory Commission. Die Sicherheitsvorschriften der US-Atomaufsichtsbehörde gelten für friedliche gesellschaftliche Zustände. Die Kraftwerksbetreiber sind nicht gehalten, sich gegen Angriffe von Landesfeinden zu wappnen, auch nicht auf einen ernsthaften terroristischen Angriff vorbereitet zu sein. If the climate should ever change, we were advised that the regulations would change and that they would find a way. In Spannungszeiten, so versichert man uns, werden neue, schärfere Vorschriften erlassen. Vermutlich wird militärischer Schutz für Atomanlagen gewährt. Aber ich habe den Eindruck, die Sache ist bei uns nicht wirklich durchdacht worden. Auch nicht in Westeuropa, wo die Bedrohung durch den Terrorismus zurzeit doch wirklich ernst ist. Es geschieht nicht genug, um die Atomkraftwerke und das in der Atomwirtschaft frei zirkulierende waffentaugliche Material gegen Sabotage und Diebstahl zu schützen. Waffenfähiges Spaltmaterial wie Plutonium oder hoch angereichertes Uran sollte überhaupt mit einem gleich hohen militärischen Aufwand geschützt werden wie Atomwaffen auch. Und das zu allen Zeiten, nicht nur im Spannungsfall. Zu dieser Auffassung sei die Task Force gelangt, berichtet Leventhal. In der Expertengruppe sei man sich auch darin einig gewesen, weit schärfere Sicherheitsbestimmungen für Atomkraftwerke zu verlangen, als heute in Kraft sind. Europäer und Japaner, die noch immer den Ausbau der Plutoniumwirtschaft vorantreiben, sollten nochmals überprüfen, ob denn dieser Schritt wirklich ökonomisch unverzichtbar sei, auch unter dem Gesichtspunkt, dass der Bombenrohstoff Plutonium künftig und für Jahrtausende bewacht werden müsse wie ein atomares Waffenlager. My Meine persönliche Auffassung ist die, wir sollten jetzt mit äußerster Vorsicht vorgehen. Wir sollten keine weiteren Atomkraftwerke errichten, es sei denn, man kann sich auf eine Reaktorkonstruktion einigen, die Betriebsstörungen verkraften kann. Und um Gottes Willen sollten wir nicht mit der Plutoniumwirtschaft anfangen, wo wir sie noch nicht haben, wie in Westdeutschland. Das Plutonium, das in den bestehenden Atomprogrammen, den militärischen wie den zivilen, erzeugt wird, sollte einer internationalen Kontrolle unterstellt werden. Spätestens nach dem ersten Ernstfall wären nach Leventhals Überzeugung die demokratischen Gesellschaften auch einer moralischen Existenzkrise ausgesetzt. Wenn es in einer freien westlichen Gesellschaft zu einer Atomerpressung durch Sabotagedrohung oder Atomwaffendiebstahl käme, dann hätte das eine weitreichende Unterminierung der bürgerlichen Freiheitsrechte zur Folge. Davon bin ich überzeugt. Und das für lange Zeiträume. Denn wenn die Erpressbarkeit durch die atomtechnischen Schwachstellen erst vor aller Augen läge, dann würde zu drakonischen Maßnahmen Zuflucht genommen. Gerade in diesem Zusammenhang drängt sich natürlich die Frage auf, inwieweit das Thema überhaupt in voller Öffentlichkeit diskutiert werden sollte. Die Taskforce hat sich mit diesem Problem abgequält. Jedenfalls haben wir aufgepasst, dass wir nicht über Details möglicher Akte von Atomsabotage berichten. Wir hatten zum Beispiel einen früheren Konstrukteur von Atomwaffen beauftragt, uns darzulegen, ob Terroristen aus Plutonium und hoch angereichertem Uran, wie sie aus zivilen Atomreaktoren entladen werden, Atomwaffen bauen könnten. Die Antwort war ja. Aber wir haben diese Antwort nicht mit präzisen Konstruktionsanweisungen belegt. Sie hätten auch keine exakten Sabotagemöglichkeiten bei Atomkraftwerken offengelegt, versichert Leventhal. Es gebe bei derlei öffentlichen Erörterungen zwar immer ein gewisses Risiko, viel riskanter aber wäre es nach Meinung der Taskforce-Mitglieder, diese Probleme einfach zu verdrängen. Es wäre schlimm um uns alle bestellt, wenn die Öffentlichkeit nicht endlich alarmiert würde, sodass genügend politischer Druck entsteht, um die Risiken unter Kontrolle zu bekommen. Wer soll aber für die Kosten der Sicherungsmaßnahmen aufkommen? Eine wichtige Frage, wenn man sich erinnert, wie erst kürzlich dem Betreiber des bundesdeutschen Kernkraftwerks Neckar-Westheim von einem Verwaltungsgericht zur Auflage gemacht wurde, auf eigene Kosten einen aufwendigen bewaffneten Werkschutz aufzustellen. Der Betreiber hatte gegen diese Auflage der Genehmigungsbehörde geklagt. In my own personal view, the private sector should bear the cost. Meiner Auffassung nach sollten die Betreiber und nicht die Stromkunden dafür aufkommen, dass hier der Allgemeinheit größere Gefahren zugemutet werden, sowohl was die potenziellen Schadensfolgen angeht, als auch hinsichtlich der Vorbeugemaßnahmen, um solche Schadensfolgen auszuschließen. Gregory Miner ist Partner des angesehenen Ingenieurbüros Miner, Hubbard & Breidenbaugh, abgekürzt MHB, im kalifornischen San Jose. Gemeinsam mit seinen beiden Partnern und Kollegen hat er vor 10 Jahren eine gut bezahlte Stellung bei der Reaktorbaufirma General Electric gekündigt, aus Protest gegen fehlerhafte Sicherheitstechnik und schlampige Konstruktion der von diesem Unternehmen gelieferten Reaktoren. The part of terrorism that concerns me is the concern that the terrorist may be internal to the plant. Am meisten macht mir der Gedanke zu schaffen, dass der Terrorist ein Werksangehöriger sein könnte, einer, der sich in der Anlage auskennt. Wenn ein solcher Täter auch noch sein eigenes Leben dabei aufs Spiel setzte, könnte er sehr, sehr viele Menschenleben gefährden. Could endanger a great, great many people. Tags zuvor hatten wir Stephen Scholli, einem jungen Mitarbeiter Miners, gegenüber gesessen, an seinem Computerarbeitsplatz in Miners Consulting Büro am oberen Ende des Silicon Valley, unweit des Flughafens von San Jose. Scholli ist gefragter Experte in Fragen der Reaktorsicherheit und des Katastrophenschutzes. Sein Spezialgebiet ist das Problem des sogenannten Innentäters. Scholli bietet zunächst eine nützliche Definition der denkbaren Täterkategorien. I think you can separate it out a couple of different ways. I think there are two basic levels of risk. Es gibt zwei Unterscheidungsebenen. Zum einen gibt es zwei Risikokategorien. Die eine besteht in der bloßen Unterbrechung der Stromproduktion. Das ist relativ einfach zu erreichen, auch für Außenseiter ohne Zugang zum Kraftwerk. Es betrifft nur die wirtschaftliche Seite, die Verfügbarkeit der Anlage. Die andere Kategorie beinhaltet die Gefahr einer Strahlenfreisetzung durch einen entschlossenen Angriff mit dem Ziel, einen Unfall auszulösen, die Anlage zu zerstören, dabei womöglich Radioaktivität freizusetzen, die Bevölkerung zu schädigen und das Land zu verseuchen. Zum anderen können wir zwei Angriffsmethoden unterscheiden, die des Innentäters und die des Außentäters. Innentäter, das sind Leute mit Zutrittserlaubnis, seien es Reparaturtechniker, Kontrollraumpersonal, Wachmannschaft und natürlich Reinigungspersonal, Sekretärinnen, wer immer regulären Zutritt zu einem Teil oder zur Gesamtheit der Anlage hat. Alle anderen sind Außentäter. Or they're a secretary or something, who knows, but they have authorized legitimate access to one or more parts of a facility. Anyone else is considered therefore to be an outsider. Um mit dem Außentäter anzufangen, was kann man gegen Angriffe auf das Hochspannungsnetz ausrichten? Absolutely nothing. Okay, let's go on to the next one. It's quite simple. There's nothing you can do. Rein gar nichts. Sie können nichts tun, außer jeden Meter Hochspannungsleitung überwachen. Das ist unmöglich. Sogar ein extrem totalitärer Staat könnte das nicht. Und wie ließe sich von außen der Reaktor zerstören und eine Strahlenkatastrophe auslösen? Vehicle bombs. And I'm not there just speaking about trucks. A barge could make a very effective vehicle bomb. Mit Autobomben, wobei allerdings auch ein Flusskahn zum Transport zu einer Bombe geeignet ist. Die Umspannanlage des Kraftwerks ist ein bequemes Ziel. Man braucht nur eine hinreichend große Sprengladung in 1 bis 2 Kilometer Entfernung explodieren zu lassen. Die Druckwelle würde alles flachlegen. Die Verbindung zum Netz wäre gekappt. Unsere Studien über das Autobombenrisiko zeigen, dass man dagegen nur eins tun kann. Die Umspannanlage verbunkern. Kommen wir zum Innentäter. One ought not to preclude the possibility of an external assault combined with insider help. Man sollte nicht die Möglichkeit eines kombinierten Angriffs durch Außentäter in Kollaboration mit einem Innentäter ausschließen. Das ist eine äußerst wirksame Kombination. Die wichtigste Hürde für den Innentäter ist der Mangel an Motivation, denn an Möglichkeiten fehlt es wirklich nicht. Das zeigt auch das Beispiel vom Atomkraftwerk Beaver Valley. Dort sabotierte ein Werksangehöriger, der von seiner bevorstehenden Kündigung gehört hatte, das Notkühlsystem des Reaktors. Den Kühlwasserzutritt zu den 3 Umwälzpumpen der Hochdruck-Kühlwassereinspeisung hatte er durch absichtliches Schließen eines Absperrventils unterbunden. Wäre im Fall einer Betriebsstörung das Notkühlsystem angefordert worden, dann wären die 3 Pumpen leer gelaufen und hätten sich der Reihe nach selbst zerstört. Eine Kernschmelze hätte die Folge sein können. So etwas ist für den motivierten Innentäter ein Kinderspiel. That sort of thing is child's play for someone with motivation. Solche Manipulationen an wichtigen Sicherheitssystemen sollten eigentlich bei den regelmäßigen Kontrollgängen entdeckt werden. Shirley nennt einen Fall, wo ein solcher Fehler tagelang unentdeckt blieb. At the Turkey Point plant in Florida, you have a 2-unit plant. Das Kraftwerk Turkey Point in Florida besteht aus 2 Reaktorblöcken mit einer gemeinsamen Notkühlwassereinspeisung. In unserem Fall war einer der beiden Blöcke abgeschaltet, der andere lief mit voller Leistung. Das Personal hatte eine Reparatur zu machen, bei der die Notkühleinspeisung zu dem stillstehenden Reaktor abgeschaltet werden musste. Stattdessen schalteten sie aber die Notkühleinspeisung zum laufenden Reaktor ab, irrtümlich, und markierten das abgesperrte Ventil mit der Aufschrift Reparatur, alles in Ordnung. Kontrolleure kamen mehrmals in jeder Schicht an dem abgesperrten Ventil vorbei. Etwa 30 Leute insgesamt sahen diese Aufschrift Alles in Ordnung. Keinem fiel auf, dass das Notkühlsystem eines mit Volllast laufenden Reaktors ausgeschaltet war. Es dauerte 5 Tage, bis schließlich der Fehler entdeckt wurde. Ich frage Sie, auch wenn es sich in diesem Fall nun wirklich um einen, wenn auch fatalen Verhaltensfehler gehandelt hat, Was soll einen Saboteur mit Zugang zur Anlage daran hindern, Leitungen abzusperren und dort Reparaturschilder hinzuhängen? Alles in Ordnung. Ein höchst probates Sabotagemittel. Es gibt kein Gegenmittel. Die Reaktorbaufirmen und Betreiber scheuen jede nachträgliche Ausstattung der Kraftwerke mit einem besseren Sabotageschutz wie ein rotes Tuch. Unsere Anlagen sind sicher genug. Ihr wollt das Risiko auf Null bringen, das können wir nicht und das wollen wir nicht. So etwa argumentieren Sie. Über Sabotage wollen Sie schon gar nicht reden. Sie denken, am besten sagen wir keinen Ton, dann kommen potenzielle Täter erst gar nicht auf dumme Gedanken. Dabei will es die Ironie, dass es gerade die sogenannten Sicherheitsanalysen und Risikostudien der Betreiber und Atomaufsichtsbehörden sind, die sich fast wie eine Handlungsanleitung für Saboteure lesen. Und so sehen sie auch aus, die bisher registrierten ernsten Reaktorstörfälle mit Schadensfolgen, etwa ein Dutzend von ihnen. Fast immer waren das Hochdruckkühlsystem, die Notkühleinspeisung oder die Notstromaggregate betroffen, betont Scholli. Es gäbe überhaupt keinen Zweifel, dass da jemand versucht hat, wichtige Sicherheitssysteme zu sabotieren. Steven Scholli, abschließend. Wie sollten aber auch entschlossene Täter nicht in der Lage sein, sich die erforderlichen Informationen zu beschaffen? Zum Beispiel über die Standardsicherheitsanforderung der Genehmigungsbehörde den Umfang des Sabotageschutzes betreffend. Ganze 3 Angreifer von außerhalb der Anlage und einen einzigen Innentäter soll der Sabotageschutz nach der Bauvorschrift verkraften können. Aber bitte nicht ausgerüstet mit Sprengstoff, Handgranaten oder Giftgas. Dass die Bauauflagen von diesem bloßen 3-plus-1-Szenario ausgehen, das ist fast zum Lachen. Almost laughable. Bevor Steven Scholli nach Kalifornien kam, hatte er 4 Jahre lang bei der atom- und rüstungskritischen Wissenschaftlergruppe der Union of Concerned Scientists, UCS, in Washington mitgearbeitet. Einer der Gründe für ihn, den Arbeitsplatz zu wechseln, war die Weigerung des Vorstands dieser Organisation gewesen, eine Arbeit zu veröffentlichen, mit der er vor den Sabotagerisiken der Atomkraftwerke warnen wollte. Grund genug für uns, den leitenden Reaktoringenieur der UCS, Robert Pollard, zum Thema zu befragen. Pollard ist ein altgedienter Fachmann. In der Aufbauphase des zivilen Atomenergieprogramms war er bei der staatlichen Atomaufsichtsbehörde der Washingtoner Bundesregierung auch für das Sabotageproblem zuständig. Über die nach seiner Meinung nachlässige und wenig vertrauenerweckende Weise, mit der diese Behörde damals ihre Aufgaben wahrnahm, war er empört. Das führte zu seiner freiwilligen Kündigung. Seither wacht er mit einem ganzen Team von Fachkollegen misstrauisch darüber, wie die staatliche Atomaufsicht in wichtigen Fragen entscheidet. I consider it essentially impossible to prevent sabotage by nuclear plant workers. Ich halte es für unmöglich, Sabotage durch Innentäter zu verhindern. Wir können größere Anstrengungen gegen Angriffe von außen machen, aber Werksangehörige werden immer einen Weg finden, die Anlage zu sabotieren. Someone who works in the plant from sabotaging it. Part of my work with the Nuclear Regulatory Commission was we looked into that precise subject. Das war übrigens ein Teil meiner Arbeit bei der Atomaufsichtsbehörde damals. Wir haben uns die Probleme genau angesehen. Wir brachten die Konstrukteure der Anlage mit Sabotagefachleuten der Armee zusammen und wir dachten gemeinsam nach, was genau könnte ein Innentäter hier ausrichten. Und wir stellten fest, die Sabotagemöglichkeiten waren schier endlos. Es gibt einfach kein verlässliches Gegenmittel gegen den Innentäter. Nur ein Beispiel. Ein Ingenieur mit Instrumentierungsaufgaben könnte die Schaltkreise mit Leichtigkeit so manipulieren, dass sie bei jedem Routinetest einwandfrei funktionieren. Im Ernstfall aber todsicher ausfallen würden. Man würde das nicht rechtzeitig entdecken. Nur in Ausnahmefällen jedenfalls, wie neulich im Atomkraftwerk Browns Ferry in Alabama. Da wurde eine schlimme Entdeckung gemacht. Sie wissen, in diesem Kraftwerk hatte es 1975 einen sehr ernsten Brand gegeben. Daraufhin wurde dann ein zusätzlicher Brandschutz eingebaut. Im Zuleitungsrohr zu diesem Löschsystem hat man jetzt, 10 Jahre später, einen Pfropfen entdeckt, den jemand absichtlich da hineingeschmeißt haben muss. Die Leitung war total blockiert. Niemand hatte die Sprinkleranlage getestet. mal Rauch dadurch geblasen. Im Ernstfall hätte die Sprinkleranlage versagt. Und sowas kann immer wieder vorkommen. Es erfordert höhere technische Fertigkeiten, einen Schaltkreis zu manipulieren, als eine Löschwasserleitung zuzuschweißen. Aber sehen Sie, wie weit das Spektrum der Möglichkeiten ist? Ich meine, da lässt sich gar nichts machen. Man muss dieses Risiko einfach akzeptieren, wenn man denn Atomkraftwerke betreiben will. And in my view, it can't be eliminated. It simply is one of the risks you have to accept if you decide to have nuclear power plants. Die concerned scientists entschieden gegen die Veröffentlichung der Scholli-Analyse, weil Pollard überzeugt ist, die Regierung werde doch nichts tun, um den Gefahren Rechnung zu tragen. UCS will potenziellen Saboteuren natürlich keine Anleitungen zur Tat liefern, so Robert Pollard. Die Studie bleibt in der Schublade. Die Behörden haben in der Tat wenig unternommen, außer vielleicht verschärfte Eingangskontrollen vorzuschreiben oder strengere Personalüberwachung durch die Betreiber zu verlangen. Gegen die prinzipielle Verwundbarkeit der Reaktoren aber blieb man machtlos. Es wäre ja wohl auch kaum zu finanzieren, die Konstruktion der Anlagen nachträglich von Grund auf zu ändern. Eine konstruktive Verfahrensweise hätte noch Sinn gehabt, wenn noch ein Markt für neue Kernkraftwerke existierte. Einen solchen Markt aber gibt's zumindest in den USA heute nicht mehr. Die Atomtechnik wird von der amerikanischen Energiewirtschaft seit etwa 10 Jahren als zu kostspielig verworfen. Alle weiteren Reaktorbestellungen wurden spätestens nach der beinahe Katastrophe im Kraftwerk Three Mile Island im Jahre 1979 wieder gestrichen. Gordon Thompson ist ein ernsthafter Mensch. In Oxford hat der gebürtige Australier in angewandter Mathematik promoviert, nachdem er ein Grundstudium in Maschinenbau absolviert hatte. Danach war er einige Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter in der britischen Fusionsenergieforschung. Doch dann ging er in die USA, wo er seither in sogenannten Public Interest Groups mitarbeitet. In anderen Worten, er hat sich der wissenschaftlichen Beratung von Bürgerinitiativen verschrieben. An dem von ihm mitgegründeten gemeinnützigen Institut für Rohstoffe und Sicherheitspolitik in Cambridge, Massachusetts, bearbeitet er Gutachteraufträge von Staatsregierungen und Kommunen in allen Fragen atomtechnischer Sicherheit. Mit einem Anflug von Ironie bemerkt er, dass es für eine politische Karriere in den USA heute keinerlei Risiko mit sich bringt, der Atomenergie kritisch oder gar ablehnend gegenüberzustehen. Wir hatten Thompson 1979 bereits als kritischen Experten bei dem vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Albrecht veranstalteten Hearing zum Projekt einer Wiederaufarbeitungsanlage in Gorleben kennengelernt. Im vergangenen Herbst, anlässlich einer Konferenz über Tschernobyl in Wien, auf unser Thema angesprochen, kam Thompson sogleich zur Sache. Die Supermächte haben sich große Blößen gegeben, indem sie Atomkraftwerke auf ihrem Gebiet platzierten. Ein Angriff auf diese Anlagen könnte weite Gebiete radioaktiv verseuchen. Aber in der atomtechnischen Gründerzeit hat keiner auch nur einen Gedanken auf diese Gefahr verschwendet. Erst jetzt werde insbesondere die Bedrohung durch einen denkbar gewordenen Atomterrorismus wahrgenommen. Sicherheitspolitiker beschwörten die Gefahr einer atomaren Bewaffnung des sogenannten internationalen Terrorismus. Das erforderliche Plutonium werde durch den Aufbau der Plutoniumwirtschaft vor allem in Westeuropa und Japan in wachsenden Mengen verfügbar. Alle in den 70er Jahren gebauten und zurzeit betriebenen Anlagen sind ziemlich sabotageanfällig, besonders wenn es sich um Anschläge von Innentätern handelt. Wir hatten in den Staaten zahlreiche Fälle, in denen offensichtlich in voller Absicht die Sicherheitssysteme von Reaktoren außer Funktion gesetzt wurden. Da von der Atomwirtschaft nun einmal viele Menschen beschäftigt werden, muss man davon ausgehen, dass früher oder später politisch unzufriedene Leute sich durch Sabotageakte Gehör verschaffen wollen. Aber nicht nur politische Motive könnten die treibende Kraft sein, sagt Thompson. In fact, one of the early reactor accidents at the Army's SL-1 reactor in Einer der frühesten Reaktorunfälle im militärischen SO-1-Reaktor in den USA wurde eindeutig in voller Absicht herbeigeführt. Und zwar im Zuge einer dramatischen Dreiecksgeschichte, an der zwei der Schichtleiter im Kontrollraum beteiligt waren. Aber was auch immer die Ursache war, einer oder mehrere der Werksangehörigen zogen die Kontrollstäbe aus dem Reaktorkern heraus. Das löste einen prompten Leistungsanstieg aus mit der Folge einer gewaltigen Explosion. Auch Thompson hat Skrupel, offen über Details der spezifischen Verwundbarkeit von Atomanlagen zu sprechen. I don't think it's appropriate to talk in too much detail about the nature of sabotage scenarios. This is a Die Details solcher Sabotageszenarien sollten nicht öffentlich erörtert werden. Trotzdem muss die Öffentlichkeit über die Gefahrendimension aufgeklärt werden. Alle damit beschäftigten Forschungszentren sind zu der Auffassung gelangt, dass es in den Kernkraftwerken zahlreiche Sabotagemöglichkeiten gibt. Die Studien zeigen auch, dass es kein Gegenmittel gibt. Welche Abwehrmöglichkeiten sieht Thompson? The only political approach that would be viable would be to stop the plants from operating. Die einzige politische Abwehrmaßnahme wäre die Abschaltung der Atomanlagen. Ein politischer Weg zur Abschaffung des Terrorismus ist nicht in Sicht. Also lässt sich das Risiko nur durch eine Abschaltung vermeiden. Dazu wäre anzumerken, dass natürlich sowieso ein erhebliches Unfallrisiko bei Kernkraftwerken besteht. Sabotage und Atomterrorismus erhöhen dieses Risiko nur noch. Die Bevölkerung muss entscheiden, ob sie das akzeptabel findet. Dazu muss sie aber erst einmal informiert werden. And I think it is important that the public be aware that sabotage does create this additional risk. Die Öffentlichkeit, sagt Thompson, sollte auch gewarnt werden vor der Neigung der Atomindustrie und der Regierung, die Informationsfreiheit einzuschränken und die Konstruktion der Atomanlagen geheim zu halten, unter dem Vorwand, Saboteuren keine Angriffsmöglichkeiten verraten zu wollen. Damit würde der Öffentlichkeit zugleich aber auch das Unfallrisiko dieser Anlagen verschwiegen. Likewise, the rights of people who work at nuclear plants might be In ähnlicher Weise wären auch die Rechte der Werksangehörigen bedroht. Denn auch hier werden viele Regierungen und die Atomindustrie dazu tendieren, eine polizeiliche Aufrüstung zu betreiben und die Gewerkschafts- und Bürgerrechte einzuschränken. Solche Maßnahmen könnten das Sabotagerisiko eventuell sogar etwas verringern, doch würden das technisch bedingte Unfallpotenzial und der Faktor Mensch als Quelle von Betriebsstörungen damit nicht aufgehoben. Thompson hält nichts von der Methode, Probleme durch Verheimlichung zu erledigen. I'm quite convinced that secrecy of all kinds is counterproductive in any society. Ich bin davon überzeugt, dass Geheimniskrämerei jeder Art für das Gemeinwesen nur negative Folgen hat. Wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Fortschritt sind nur in einer offenen Gesellschaft möglich. Das wird ja gerade durch den wirtschaftlichen und technologischen Erfolg der Vereinigten Staaten demonstriert. Die ach so patriotische Reagan-Regierung mit ihrer Geheimhaltungsmanie unterminiert gerade diese gute amerikanische Tradition. Die US-Regierung versucht nun auch die Pressefreiheit einzuschränken. Da wird mit Gerichtsverfahren gedroht. Und der letzte CIA-Direktor hat versucht, Druck auf Zeitungen und Fernsehgesellschaften auszuüben, um der Öffentlichkeit bestimmte Informationen vorzuenthalten. So wie ich es sehe, dient Geheimhaltung immer der Verheimlichung einer Sache, die unbedingt veröffentlicht werden sollte. Regierungen halten Dinge geheim, von denen sie nicht wollen, dass ihre eigenen Bürger sie erfahren. Ein Energiesystem, das der Geheimhaltung bedarf, ist eben nicht vereinbar mit einer sich kulturell und wirtschaftlich entfaltenden Gesellschaft. Paul Leventhal über die Frage, ob er den Atomterrorismus für wahrscheinlich hält. Unsere Fachleute, einschließlich der Vertreter von Geheimdiensten, halten die Gefahr des Atomterrorismus in Westeuropa für groß, jedenfalls groß im Vergleich mit anderen Weltregionen. Hier haben sie ein stark ausgebautes Atomenergiesystem. In Westeuropa haben sie auch das Projekt, waffenfähiges Spaltmaterial, vor allem Plutonium, als Reaktorbrennstoff einzusetzen. Europa ist auch Schauplatz eines entwickelten Terrorismus. Zählen Sie eins und eins zusammen und Sie erhalten zwei. Die Botschaft unseres Reports ist im Endergebnis die, dass die Wahrscheinlichkeit des Atomterrorismus im Allgemeinen noch immer gering ist, aber doch zunimmt. Das ist für hochtechnisierte Gesellschaften völlig unerträglich. Die Gefahr muss von der Öffentlichkeit und den Politikern zur Kenntnis genommen werden, auch von den Managern der Energiewirtschaft. Die Bedrohung muss so gering gehalten werden wie irgend möglich. To keep this threat to an absolute minimum. Wie kam die Task Force zu der Einschätzung, der Atomterrorismus werde immer wahrscheinlicher? Nach Leffenthal gibt es auf der einen Seite zunehmend motivierte potenzielle Tätergruppen, auf der anderen Seite ein stetig anwachsendes und verfügbares atomtechnisches Know-how. Dazu waffentaugliche Spaltstoffe wie Plutonium. Die Atomanlagen sind extrem verwundbar. Muss man nicht damit rechnen, dass diese beiden Faktoren eines Tages zusammenkommen, eins und eins zwei ergibt, der Funke in das Pulverfass fliegt? Gregory Miner ist sich ebenfalls ziemlich sicher, dass die Gefahr auf uns zukommt. Ein Gefühl in der Magengegend sagt mir, dass wir noch erleben werden, was ein Terrorist in einem Atomkraftwerk anrichten kann. Man hofft immer, dass wir hinreichend vorgesorgt haben, dass es dann nicht zu einer absoluten Katastrophe kommt. Aber ich denke, wir werden einiges an Zerstörung in Atomkraftwerken erleben. Dr. Harald Müller, Vorstandsmitglied der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, war einziges deutsches Mitglied der von Leffenthal organisierten Taskforce. Seine Einschätzung? Es ist denkbar, dass heute terroristische Gruppen in einer Stärke von 10 und mehr höchst modern bewaffneten, mit schweren Waffen versehenen Angriffstruppen auf so eine Anlage losgehen. Es ist gleichzeitig möglich, dass sie innen einen sogenannten Insider haben, der die Aktionen der Gruppe von innen unterstützt und dadurch dem Wachpersonal seine Aufgabe zusätzlich erschwert. Für derartige Großangriffe ist der Schutz dieser Anlagen nicht ausgelegt. Solche Großangriffe sind aber wahrscheinlicher geworden, wenn Sie sich die Entwicklung des internationalen Terrorismus in den letzten 5 Jahren anschauen. Offensichtlich muss hier Zusätzliches unternommen werden, wenn diese Anlagen weiter bestehen, um den Schutz zu gewährleisten. Ja, es lebt sich schlecht auf einem Pulverfass. Und wie gestaltet sich unterdessen die Vorsorge gegen den klammheimlichen Innentäter? Alexander Rossnagel, der Rechtsexperte und Buchautor über die Folgen, die solche Vorsorge für die Beschäftigten atomtechnischer Betriebe hat. Die Vorsorge gegen das Risiko des sogenannten Innentäters erfordert schon heute, zumindest für sensitive Arbeitsplätze, eine strikte Arbeitsüberwachung durch Zugangskontrollen, audiovisuelle Überwachung und die strenge Befolgung der Zwei-Mann-Regel. Als wichtigste Maßnahme gilt Sicherungsexperten jedoch die Überprüfung und Überwachung der Beschäftigten. Ihr Ziel muss nach Expertenmeinung sein, dass sie, Zitat, sicherstellt, dass keine Anzeichen für irgendeinen Verdacht vorliegen. Ende des Zitats. Angesichts der Größe der Gefahr wäre es in der Tat unverantwortbar, einen Beschäftigten erst dann von einem sensitiven Arbeitsplatz auszuschließen, wenn bekannt geworden ist, dass er verführt, erpresst, bestochen, überzeugt oder überredet ist. Das zum Prinzip erhobene permanente gegenseitige Misstrauen der Atomtechniker untereinander könnte sehr wohl genau jene Gefahr heraufbeschwören, gegen die es ursprünglich mobilisiert wurde. Wer ist schon gegen ungute Gefühle gefeit, wenn ihm tagtäglich dieses organisierte Misstrauen entgegenschlägt? Wenn, wie im Fall eines Atomforschungszentrums, die Überwachung sich ohne Zustimmung des Betriebsrats auf jedes, auch privat geführte Telefongespräch mit Teilnehmern außerhalb der Anlage erstreckt? Wie fühlt man sich als potenzieller Innentäter? Als Sicherheitsrisiko wird er schon dann untragbar sein, wenn er erpressbar, verführbar, bestechbar, überredbar oder überzeugbar erscheint. Zu diesem Zweck werden seit langem alle Bewerber in kerntechnischen Anlagen vom Verfassungsschutz überprüft. Diese Nachforschungen erfassen auch den Privatbereich und nahe Verwandte des Bewerbers. Von künftigen Hintergrundüberprüfungen erwartet die Nuclear Regulatory Commission, dass sie, Zitat, die Aktivitäten des Einzelnen, seine Beziehungen, seine Verhaltensmerkmale und seine Überzeugungen, kurz wie er lebt, erforschen werden. Ende des Zitats. Zur Arbeit in und zum Schutz von kerntechnischen Anlagen bedarf es demnach eigentlich eines besonderen Typus, nämlich des stabilen, stressfähigen, ausgeglichenen Menschen. Ein stabiler Mensch braucht eine stabilisierende Umwelt. Eine Frau, die fremdgeht, ein Freund, der fixt, ein Bruder, der mit Terroristen sympathisiert, könnten die Einstellung als Risiko erscheinen lassen. Eine Überprüfung und Überwachung auch des gesellschaftlichen Umfelds der Beschäftigten wird daher unvermeidlich sein. Hierzu die Bayerische Landesregierung. In der Landtagsdrucksache 8/1388, schon 1975. Zitat: Wenn die Überprüfung einer in einer kerntechnischen Anlage beschäftigten Person unter den Gesichtspunkten des vorbeugenden Sabotageschutzes und der Sicherheit der Anlage sinnvoll sein soll, sind Fragen über den Ehegatten und die nächsten Verwandten unentbehrlich. Ende des Zitats. Wir fassen zusammen. Sabotage und Terrorangriffe gegen Atomkraftwerke, Plutoniumfabriken und Plutoniumtransporte sind denkbar und machbar. Der breiten Öffentlichkeit wird verschwiegen, dass solche Aktionen bereits geschehen sind. Atomare Erpressungsversuche verliefen erfolgreich. Eine Gegenwehr durch Beschneiden demokratischer Bürgerrechte, unter anderem der Pressefreiheit, wird von Verteidigern des Atomenergiesystems für notwendig erklärt, kann aber an der technisch bedingten Verwundbarkeit der Atomanlagen nichts ändern. Aber sie führt tendenziell zur allmählichen Herausbildung eines atomstaatlichen Überwachungssystems totalitären Zuschnitts. Vor 10 Jahren schon warnte der Bundestagsabgeordnete Harald Schäfer, SPD-Politiker aus dem badischen Offenburg, unweit der Atomstandorte Wiel und Fessenheim, die damalige Bundesregierung davor, dass jedes Kernkraftwerk von Terroristen zielsicher zerstört werden kann. Schäfer, heute? Die Informationen, die uns die damalige und die heutige Bundesregierung zu diesem Problem gegeben haben, stehen im Wesentlichen unter Geheimhaltung. Die Probleme sind nach wie vor ungelöst. Die Gefährdung durch Terror- und Sabotagehandlungen bei Kernkraftwerken sind eher größer geworden. Das ist übrigens mit dem entscheidenden Grund, dass wir dafür sehen, die Kernenergienutzung abzulösen. Die Sozialdemokraten werden in diesem Bundestag die Frage der Gefährdung der Bevölkerung durch Terroranschläge auf Kernkraftwerke öffentlich machen. Das Thema öffentlich zu diskutieren ist gefährlich. Noch gefährlicher aber ist es, das Thema nicht öffentlich zu diskutieren. Im Forum der Wissenschaft brachten wir heute Atomsabotage, das verheimlichte Risiko, ein Feature von Reinhard Spielker, Regie Elmar Bönsch, Redaktion Wolfgang Kirchesch.